beiß die Zähne tief in deinen Hals. Beiß die Zähne tief in deinen Hals. Ich beiß die Zähne tief in deinen Hals. Und grausame Szenen von unendlicher Gewalt. Sie spielen sich dann ab, rituelle Foltermethoden steigern meine Macht. Und mitten in der Nacht schleicht der Vampir durch deine kleine Stadt. Und dein dunkler Schatten projiziert deine Häuserwand. Denn ich habe dein Leben fest in meiner Hand. Und der Tod erwartet dich, aus dem du nicht entkommen kannst. Wie eine Kraft, die Sonne trinke ich dein Blut. Bis zum letzten Tropfen, berauscht von dem Genuss, bekomm ich nicht genug. Ich wähle meine Opfer im Zufallsprinzip. Doch junge, schöne Frauen hab ich ganz besonders lieb. Am Tag bin ich getarnt, mach Geschäfte in der Bank. Doch später dann am Abend fängt die Verwandlung in mir an. Der Durst nach diesem Blut ersteigert das Verlangen und den Drang ihm nachzugeben. Die Zähne des Vampirs, sie bohren sich ins Fleisch. Dein Leben, es ist kostbar und ich nehme mir mein Teil. Verzweiflung in den Augen, deine Haut fährt sich bleich. Du kannst schreien so laut du willst, doch der Scheiß ist leider geil. Die Zähne des Vampirs, sie bohren sich ins Fleisch. Dein Leben, es ist kostbar und ich nehme mir mein Teil. Verzweiflung in den Augen, deine Haut fährt sich bleich. Du kannst schreien so laut du willst, doch der Scheiß ist leider geil. Nach getaner Arbeit wird sich auf den Weg gemacht. Denn nur wenige Stunden bis zum Anbruch der nächsten neuen Nacht. Und ich zähle die Minuten, bis das Böse in mir langsam erwacht. Jäger und Gejagte, heiße geile Schlappe. Freitagabend unter das Partyvolk hab ich mich gemischt. Nach kurzer Zeit schon der Erfolg, meine Beute ist in Sicht. Ich sprech dich an, meine Wortwahl charmant. Es dauert nicht lang, bis du mir verfällst. Tanz mit dem Papier, ich verzauber deine Welt. Du bist ahnungslos und merkst es nicht mal selbst. Immer weiter steigt der Durst, der Drang nach dem Blut wächst. Ich biet dir an, dich nach Hause zu bringen. Doch was dich auf dem Weg erwartet, ist etwas, das dir die Sprache verschlagen wird. Die Zähne des Vampirs, sie bohren sich ins Fleisch. Dein Leben, es ist kostbar und ich nehme mir mein Teil. Verzweiflung in den Augen, deine Haut fährt sich bleich. Du kannst schreien so laut du willst, doch der Scheiß ist leider geil. Die Zähne des Vampirs, sie bohren sich ins Fleisch. Dein Leben, es ist kostbar und ich nehme mir mein Teil. Verzweiflung in den Augen, deine Haut fährt sich bleich. Du kannst schreien so laut du willst, doch der Scheiß ist leider geil.